Brüder von Hilary Mantel. Hörspielserie von Walter Adler. Teil 19. März bis Juni 1793. Danton verlässt Paris am 17. März, begleitet vom Abgeordneten Lacroix. Am 19. März erreichen sie Brüssel, doch General Dumouriez ist in Nerwinden, wo er gerade eine Schlacht verloren hat. Sie treffen sich in Löwen. Was ist schon der Konvent? 300 Idioten, die von 200 Schurken gegängelt werden. Sie könnten wenigstens der Form genügen. Fordert man mich auf, mich in mein Schwert zu stürzen? Dann meine ich, dass Sie dem Konvent zumindest einen Brief schreiben sollten, Verfluch in dem noch Sie mal. Unfassende mir waren 30.000 Soldaten zugesagt worden. Soll der Konvent lieber mir einen Brief schreiben ich und erklären, nicht, wo sie abgeblieben sind? Ich glaube nicht, dass das Revolutionstribunal groß zwischen Versagen und Verrat unterscheiden wird. Sie sind der Mann, der dem Land gerade eine Schlacht verloren hat. Ach, Danton. In meinem Alter sollte ein Mann langsam ans Aufhören denken. Wie stehen die Dinge in Paris? Wie geht es meinen Freunden? Marat zum Beispiel. Er nimmt jetzt Spezialbäder gegen die Schmerzen. Hat Ihr Kind überlebt? Nein. Das tut mir leid. Hören Sie, Danton. Roland hat mir geschrieben. Er fordert mich dazu auf, das Heer umkehren zu lassen und nach Paris vorzurücken, um dort die Ordnung wiederherzustellen und um, wie er sich ausdrückt, eine gewisse Faktion niederzuschlagen. Die Jakobiner, meint er, Robespierre und Sie. Hatten Sie seinen Brief? Ja, aber ich gebe ihn nicht an Sie heraus. Wie geht es Ihren bretonischen Freunden? Ich habe keine Ahnung, wovon Sie sprechen. Kommen Sie, Danton. Sie sind zu intelligent, um unser beider Zeit so zu verschwenden. Sie stehen in Kontakt mit den aufrührerischen Emigrés in der Bretagne. Sie halten sie sich warm, für den Fall, dass sie Erfolg haben. Sie haben Freunde auf den Bänken der Girondisten und im englischen Unterhaus. Sie haben Leute bei den Truppen und in sämtlichen Ministerien. Und sie haben von jedem Königshaus Europas Geld kassiert. In den letzten 3 Jahren ist in ganz Europa kein Süppchen gekocht worden, in dem sie nicht ihre Finger hatten. Wollen Sie etwas Bestimmtes von mir, General? Ja. Kehren Sie zurück nach Paris und stimmen Sie die Stadt auf den Einzug meiner Truppen ein. Stimmen Sie sie auf eine Monarchie ein. Eine Monarchie, die selbstredend strikt auf der Verfassung fußen wird. Der kleine Dauphin auf dem Thron, Orléans als Regent. Das Beste für Frankreich, das Beste für mich und das Beste für Sie. Nein. Sieger werden reich. Ich dachte, Sie gehen immer dahin, wo es am meisten zu holen gibt. Ich stehe zur Republik. Wir arbeiten eine neue Verfassung aus. Sie wird anders sein als alles, was die Welt je gesehen hat. Jeder wird das Recht auf Bildung haben, jeder das Recht auf Arbeit. Sie werden also in Paris ankommen und geradewegs in den Konvent gehen, um mich zu denunzieren. Ich bin kein Denunziant, Dumouriez. Aber machen Sie sich deshalb nichts vor. Es werden sich andere finden. Paris, 25. März 1793. Sehr früh am Morgen. Louise Gelly steht früh auf. Um diese Uhrzeit. Ihre Mutter kommt aus dem Schlafzimmer gestolpert. Du wirst da unten allein mit ihm sein. Und wie willst du überhaupt hineinkommen? Louise zeigt ihr stumm den Schlüssel in ihrer Hand. Sie schließt ganz leise auf und späht ins Arbeitszimmer, um zu sehen, ob Danton dort drinnen und wach ist. Er hat jetzt fast 24 Stunden geschlafen. Niemand darf wissen, dass er zurück ist. Guten Morgen. Am Fenster steht Camille. Guten Morgen. Hemd, Hose, Stiefel, ungekämmtes Haar. Auf Dantons Schreibtisch liegen verstreute Papiere, alle mit einer fremden Handschrift bekritzelt. Wo ist Bürger Danton? Liegt im Bett und schläft. Immer noch? Schon wieder. Und ist er betrunken? Sturzbetrunken. Das hat er so angekündigt, dass sie beide sich betrinken werden. Mhm. Und? Warst du schockiert? Sehr. Was schreiben Sie da? Eine Polemik. Ich habe ein paar von Ihren Schriften gelesen. Gut, nicht wahr? Ich fand sie unglaublich grausam und zerstörerisch. Na, wenn brave kleine Mädchen wie du sie gut fänden, würde ich nicht viel bewegen, oder? Warum sind sie so gemein zu mir? Oh, du musst kein so entrüstetes Gesicht machen. Du hast alles bestens in die Wege geleitet. Was hat er gesagt? Was hat er Ihnen erzählt? Dass er verrückt nach dir ist. Was genau hat er gesagt? Mit welchen Worten? Was weiß denn ich mit welchen Worten? Worte sind Ihr Beruf, natürlich wissen Sie es. Er hat gesagt, ich bin verrückt nach Louise. Wie hat er es gesagt? Auf die übliche 4 Uhr morgens Art. Und wie geht die? Wenn ihr verheiratet seid, wirst du das schon herausfinden. Manchmal denke ich, dass Sie ein böser Mensch sind. Er will mit dir schlafen. Darum geht es. Verstehst du? Und er weiß nicht, wie er das bewerkstelligen soll, außer er heiratet dich. Lachen Sie ruhig, wenn Sie wollen. Ich bin es langsam gewohnt. Ich fürchte, du wirst dich an so einiges gewöhnen müssen. Ich muss mich fertig machen. Jean-Jacques und ich werden nachher in einen Ausschuss gewählt. Wie können Sie so etwas wissen, wenn die Wahl noch gar nicht stattgefunden hat? Du musst noch so viel lernen. Ich will, dass er die Politik aufgibt. Nur über meine Leiche. Zuerst spricht Danton im Konvent, dann vor dem Jakobinerclub. Bürger, ich frage euch, was hättet ihr an meiner Stelle getan? Es scheint mir auf jeden Fall eine Situation, in der Handeln besser gewesen wäre als Nichthandeln. Manchmal ist Abwarten schlauer, Bürger Saint-Just. Haben Sie das noch nicht gelernt? Ich hätte Dumouriez festgenommen. Aber Sie waren nicht dort. Sie wissen nicht Bescheid. Sie wissen nicht, in welchem Zustand das Heer ist. Da will vieles mitbedacht sein. Warum fragen Sie nach unserer Meinung? Nur um Sie dann abzutun? Nach deiner Meinung fragt er ja nicht. Auf die legt er keinen Wert. Nun, dann muss ich eben selbst an die Front gehen, um diese Mysterien zu ergründen. Genau, mach das. Müsst ihr so kindisch sein? Nun, Danton. Solange Sie mit Ihrer Entscheidung zufrieden sind und in gutem Glauben gehandelt haben, was will man mehr? Da wüsste ich so einiges. Pierre Riel de Bernonville, der Kriegsminister der Republik, fährt nach Belgien, um sich persönlich ein Bild von der Lage zu machen. General Dumouriez nimmt ihn fest, zusammen mit 4 Kommissaren des Konvents, und liefert alle 5 an die Österreicher aus. Kurz danach gibt er ein Manifest heraus, in dem er die Absicht kundtut, mit seinem Heer nach Paris zu marschieren, um dort Gesetz und Ordnung wiederherzustellen. Seine Truppen meutern und schießen auf ihn. Gemeinsam mit dem jungen General Egalité Louis-Philippe, dem Sohn des Herzogs, überquert er die österreichischen Linien. Eine Stunde später sind sie beide Kriegsgefangene. Robespierre vor dem Konvent. Ich verlange, dass sämtliche Mitglieder der Familie Orléans, genannt Egalité, Revolutionstribunal vorgeführt und dass dem Tribunal die Aufgabe übertragen wird, gegen alle sonstigen Komplizen Dumouriez vorzugehen. Muss ich so illustre Patrioten wie die Herren Vergniaud oder Brissot nennen? Das überlasse ich der Weisheit des Konvents. Allzu viel Weisheit lässt sich dem Konvent nicht zubilligen, gemessen an den Szenen, die folgen. Von den Girondisten hagelt es Bezichtigungen gegen Danton. Lüge, Verschleierung, Veruntreuung von Geldern. Als er zum Rednerpult geht, schreit die Rechte ihre Lieblingsbeleidigung, Bluttrinker. Maximilien Robespierre sieht vom Berg herab, sein Gesicht starr vor Entsetzen. Das Tageslicht birgt keine Schrecken für mich. Philippe Egalité merkt, dass die Kollegen beidseits ein Stück von ihm abgerückt sind, als wäre er Marat. Marat selbst humpelt zum Podium. Der Mann verursacht mir eine Gänsehaut. Er kommt mir vor wie ein Gespenst auf dem Friedhof. Hören Sie zu, Lebar. Ich beantrage, dass der Konvent die Immunität der Abgeordneten aufhebt, damit denen, die sich schuldig gemacht haben, der Prozess gemacht werden kann. Marats Antrag wird angenommen, mit Befürwortern in allen Lagern. Nanon Roland sitzt wieder in ihrer engen kleinen Wohnung in der Rue de la Harpe. Guten Morgen. Wir haben Sie nicht hergebeten, Bürger Fabre d'Eglantine. Bürger Roland nicht daheim? Er macht einen kurzen Spaziergang, aus gesundheitlichen Gründen. Als uns auffiel, dass Bürger Rolands Rücktrittsgesuch in Ihrer Handschrift, Bürgerin, abgefasst war, haben wir gleich zu Danton gesagt, dann muss Bürger Roland wohl unpässlich sein. Darauf meinte Danton... Ja? Mach egal. Möchten Sie meinem Mann vielleicht eine Nachricht hinterlassen? Nein, ich wollte nur einfach für ein paar Minuten das Vergnügen Ihrer Gesellschaft genießen. Und dass ich Bürger Buisot hier bei Ihnen antreffe, macht das Vergnügen nur umso größer. Die Freundschaft zwischen einem jungen Mann und einer älteren Frau soll ja etwas Wunderschönes sein. Bürger Desmoulins schwört darauf. Wenn Sie nicht bald sagen, was Sie eigentlich wollen, werfe ich Sie hinaus. Im Ernst? Mir war nicht klar, dass wir einen solchen Grad der Feindseligkeit erreicht haben. Nehmen Sie doch wieder Platz, Bürger Buzot. Es gibt keinen Grund, handgreiflich zu werden. Als Präsident des Jakobinerclubs hat Marat dem Konvent einen Antrag auf Ächtung einzelner Abgeordneter überreicht. Einer davon ist der Bürger Buzot, den Sie hier sehen. Ein anderer ist mein Gatte. Sie wollen uns vor Ihr Tribunal zerren. 96 Mitglieder haben diesen Antrag unterzeichnet, wenn wir schon von Feindseligkeit sprechen. Marats Freunde haben ihn unterzeichnet. Wobei es mich zugegebenermaßen überrascht, dass Marat 96 Freunde hat. Danton hat nicht unterschrieben. Robespierre auch. Robespierre und Danton unterzeichnen den Aufruf nur deshalb nicht, weil er von Marat ist. Ihr könnt uns einschüchtern. Aber aus dem Konvent bringt ihr uns nicht. Dazu habt ihr weder die nötige Mehrheit noch die Macht. Wie gefällt Ihnen mein Mantel? Das ist der neueste englische Schnitt. Danton und Robespierre haben Angst, dass Hébert ihnen den Rang abläuft. Hébert und Marat haben Angst vor Jacques Roux und der Straße. Ihr alle habt Todesangst davor, an Beliebtheit zu verlieren. Davor, nicht mehr an der Spitze der Revolution zu stehen. Deshalb lasst ihr jeden Anschein von Sitte und Anstand fahren. Die Jakobiner werden von der Galerie beherrscht und ihr tanzt nach ihrer Pfeife. Aber seien Sie gewarnt, diese Stadt voller zerlumpter Analphabeten, denen ihr euch andient, ist nicht Frankreich. Ihre Leidenschaft erstaunt mich. Im Konvent sitzen aufrechte Männer aus allen Teilen der Nation und ihr Pariser Abgeordnete werdet sie nicht sämtlich ins Boxhorn jagen können. Dieses Tribunal, dieses Ende der Immunität spielt nicht nur euch in die Hand. Wir haben unsere Pläne für Marat. Wenn sie Danton nur halbwegs zivil behandelt und sich diese unselige Bemerkung darüber verkniffen hätten, dass sie nicht intim mit ihm werden möchten... Er ist ein feiner Kerl, wissen Sie, immer bereit, mit sich handeln zu lassen. Und er ist nicht im geringsten auf Blut aus. Nur ist er in letzter Zeit, wo er privat so viel durchmacht, eben nicht ganz so ausgeglichen wie sonst. Wir wollen keinen Handel! Wir lassen uns auf keinen Handel mit den Leuten ein, die das Massaker vom letzten September zu verantworten haben! Das ist sehr schade. Denn bis jetzt war es eine Frage des Entgegenkommens und der Kompromisse. Von denen manche annehmbarer als andere waren. Und wenn möglich, das leugne ich gar nicht, hat man daneben auch etwas Geld verdient. Aber jetzt wird es ernst. Bitter ernst. Soll ich irgendjemandem Ihre Empfehlungen ausrichten? Nein, danke. Sehen Sie Bürger Brissot auf? Bürger Brissot macht seine eigene Revolution. Und Vergniaud ganz genauso. Sie haben ihre eigenen Anhänger und ihre eigenen Freunde und es ist unglaublich dumm und ungerecht, uns mit ihnen über einen Kamm zu scheren. Aber leider unvermeidlich. Da sie sich untereinander treffen, Informationen austauschen und im gleichen Sinn abstimmen, egal wie zufällig, wie soll das einem Schwurgericht nicht als eine Art Bündnis erscheinen? Mir scheint, Sie sind ein bisschen voreilig, Bürger Fabre. Sie brauchen eine Anklage, bevor Sie einen Prozess führen können. Seid euch da nicht so sicher. L'ami du peuple, Jean-Paul Marat, Herausgeber. Wer sind die Brissotisten? Gute Frage. Aber wenn man Leute eines Verbrechens bezichtigt, zum Beispiel und vor allem dem der Verschwörung, und sich weigert, ihre Verfahren voneinander abzukoppeln, dann wird ganz von selbst deutlich, dass sie eine Gruppe sind, dass zwischen ihnen eine Verbindung besteht. Und wenn es uns dann gefällt, zu behaupten, der da ist ein Brissotist, ein Girondist, soll er erst einmal beweisen, dass er es nicht ist. Soll er beweisen, dass er Anspruch auf ein Einzelverfahren hat. Wie viele sind es? 10 große Männer und 60 oder 70 kleine? Wenn erst der Nationalkonvent von diesem Menschenschlag gesäubert ist, sodass das Volk fragt, was denn ein Brissotist sei, dann werde ich beantragen, dass zur Erhaltung eines vollkommenen Exemplars dieser Gattung selbiges ausgestopft und im Naturkundlichen Museum ausgestellt werden möge. Und zu diesem Behuf werde ich gegen seine Enthauptung stimmen. Camille Desmoulins Pamphlet, eine geheime Geschichte der Revolution. Ich erkläre es hiermit zu einer Tatsache, dass der rechte Flügel des Konvents, im Besonderen seine Anführer, fast durchweg Parteigänger des Königs und Komplizen von Dumouriez sind, dass sie ihre Anweisung durch die Agenten von Pitt Orléans und Preußen erhalten, dass sie Frankreich in 20 bis 30 föderative Republiken aufzuspalten hoffen, damit es die wahre Republik nicht geben kann. Ich behaupte, dass es in der gesamten Geschichte kein Beispiel für eine Verschwörung gibt, die so klar bewiesen und durch so viele gewichtige Wahrscheinlichkeiten belegt ist, wie die Brissots gegen die Republik Frankreich. Über die große Prachttreppe im Tuilerienpalast gelangt man zu einer Flucht von Gemächern, in denen es Tag für Tag wimmelt von Schreibern, Sekretären, Sendboten, von Armeeoffizieren und Lieferanten, von Beamten der Kommune, Gesandten der Königshäuser und Regierungskurieren mit Sporen an den Stiefeln, die auf Anweisung aus dem hintersten Raum der Suite warten. Wer aus dem Fenster schaut, blickt auf Kanonen und Reihen von Soldaten. Der Raum ganz am Ende war früher das Privatgemach Louis des Letzten. Niemand hat Zutritt. In diesem Raum tagt jetzt der Wohlfahrtsausschuss. Der Ausschuss dient dazu, den Ministerrat zu überwachen und seine Beschlüsse zügig umzusetzen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wird er von vielen der Danton-Ausschuss genannt. Was tue ich hier in diesem grünen Gemach mit den grünen Tapeten? Manchmal sehe ich aus den Fenstern über die Gärten. Auf der Place Louis XV, nunmehr Place de la Révolution, ist die Guillotine am Werk. Während ich in meinem Büro oben um Frieden verhandle, meine ich hören zu können, wie Sanson sich sein täglich Brot verdient. Meine ich das Rumpeln der Maschinerie zu hören, das Niederfahren des Fallbeils. Armeeoffiziere fürs Erste. Zumindest sollten sie sich aufs Sterben verstehen. Im April gab es 7 Hinrichtungen. Undramatisch. Die Zahl wird steigen. Von hier aus muss ich ein Auge auf die Österreicher und die Preußen haben, auf die Engländer und die Schweden, die Russen und die Türken und den Faubourg Saint-Antoine, auf Lyon, Marseille, die Vendée und die öffentliche Galerie, auf Marat bei den Jakobinern und Hébert bei den Cordeliers, auf die Kommune, die Sektionsausschüsse, das Tribunal und die Presse. Manchmal sitze ich da und denke an meine tote Frau. Ich bin sehr müde. Immer häufiger bleibe ich den Versammlungen der Jakobiner und den Abendsitzungen des Ausschusses fern. Ab und zu besucht mich Robespierre, beunruhigt und asthmatisch, zupft an Kragen und Manschetten seiner überkorrekten Kleider herum. Robespierre wird immer mehr zur Karikatur seiner selbst. Wenn Danton nicht daheim sitzt, mit der kleinen Louise Gelly am Rockzipfel, ist er bei den Desmoulins. Er lebt praktisch bei ihnen, so wie Camille früher bei ihm gelebt hat. Die Avancen, die er Lucille macht, sind zur Formsache geworden. Reine Gewohnheit. Weißt du, Jean-Jacques, manchmal denke ich, die Revolution ist eine Ausgeburt meiner Fantasie. Sie scheint zu aberwitzig, um wahr zu sein. Und Camille, wenn er nun lediglich meine eigene Erfindung ist, ein Phantom, das ich aus den Tiefen meiner Natur heraufbeschworen habe, ein geisterhaftes zweites Ich, das meine Unzufriedenheiten verkörpert? Ich lasse mir das durch den Kopf gehen, denke an meine eigenen Hervorbringungen. 2 tote Kinder, dazu eine Frau, die ich durch meine Härte umgebracht habe. Meine gescheiterten Friedenspläne und nun das Revolutionstribunal. Das Tribunal tritt im Justizpalast zusammen, in einem Saal gleich neben dem Conciergerie-Gefängnis mit Marmorböden und Gewölbedecken. Sein Präsident ist ein gemäßigter Mann, kann jedoch bei Bedarf ersetzt werden. Der Vizepräsident muss manchmal im Alkoholnebel zu seinem Platz geleitet werden. Er führt den Vorsitz mit 2 geladenen Pistolen vor sich auf dem Tisch. Es gibt eine ganze Auswahl an Geschworenen, alles bewährte Patrioten, die vom Konvent bestimmt werden. Der Arzt Souverbiel, Robespierres Arzt, gehört zu ihnen. Maurice Duplay ist ebenfalls Geschworener. Öffentlicher Ankläger ist Camilles Vetter, Antoine Fouquier-Tinville, ein schlagfertiger, dunkler Mann, der gern den Moralisten herauskehrt. Kein so bühnenwirksamer Patriot wie Camille, aber um einiges fleißiger. Das Tribunal tagt öffentlich. Als Marat von den Girondisten angeklagt wird, agiert Bürger Fouquier verhalten, denn der Gerichtssaal quillt über von Marat-Anhängern, die von der Straße hereindrängen. Das Tribunal weist den Fall ab. Eine singende, gröhlende Volksmenge trägt den Angeklagten auf ihren Schultern zum Konvent, durch die Straßen und schließlich in den Jakobinerclub, wo sie den grinsenden kleinen Demagogen auf dem Präsidentenstuhl deponiert. Im Mai zieht der Nationalkonvent aus der Manège in das ehemalige Tuilerientheater um, das für diesen Zweck renoviert wird. In diesem neuen Saal finden sich die alten Fraktionen zusammen wie gehabt. Ich zerlege ich, Brissotist! Da müssen Sie erst dekretieren lassen, dass ich ein Ochste bin! Und eines Tages stolpert ein Brissotist beim Erklimmen der neuen Stufen zum Rednerpult. Als würde man aufs Schafott steigen. Da kannst du gleich üben! Im weiteren Jahresverlauf gehen manche Abgeordneten und andere Träger hoher öffentlicher Ämter dazu über, unrasiert zu erscheinen, ohne Rock und Halsbinde. Oder sie entledigen sich dieser Attribute der Zivilisiertheit, sobald die Temperaturen zu steigen beginnen. Der Bürger Robespierre freilich stellt einen wandelnden Vorwurf gegen diese Männer dar. Er bleibt seinen Schnallenschuhen und dem gestreiften olivgrünen Rock treu. Hausiererinnen gehen von Tür zu Tür und bieten in großen Körben Tischwäsche feil. Unter der Wäsche liegen frische Eier und Butter verborgen, die weitaus begehrter sind. Feuerholz kostet doppelt so viel wie 89. In einer Seitengasse hinter dem Café die Foire kann, wer genug dafür zu zahlen bereit ist, mitternächtens Geflügel erstehen. Ein kleiner Knabe läuft über den Marktplatz, einen Laib Brot in der Hand. Eine Frau mit der blau-weiß-roten Kokarde am Hut stößt ihn zu Boden, nimmt das Brot, reißt es in Stücke, wirft es fort. Wenn ich kein Brot habe, dürfen andere auch keines essen. Die Bürgerinnen an den Marktständen halten ihr vor, wie dumm ihre Tat ist. Ihr seid alles Aristokraten und bald werden alle Frauen über 30 geköpft. Robespierre sitzt mit 4 Kissen im Rücken im Bett. Über das ganze Bett liegen Papiere verstreut. Im Zimmer riecht es nach Orangenschalen. Dr. Soubirous sagt, nein. Orangen dürfen Sie nicht essen, Bürger. Aber ich bringe halt nichts anderes herunter. Marat hat mir geschrieben. Cornelia, meine Liebe, könnte ich nicht noch etwas kaltes Wasser bekommen? So richtig eiskaltes? Aber natürlich. Raffiniert. Ich muss mir immer kompliziertere Wünsche ausdenken. Frauen sind nichts als ein Ärgernis. Ich muss heute Abend bei den Jakobinern sprechen. Meine Schrift gegen Brissot ist im Druck. Und? Was hört man denn dieser Tage von Brissot? Nicht viel. Und von Vergniaud? Auch nicht. Wenn Sie so still sind, müssen Sie etwas aushecken. Warum lässt Danton sich eigentlich nicht bei mir blicken? Richte ihm von mir aus, dass der Ausschuss zu wenig tut. Es sind alles Patrioten. Er muss ihnen Beine machen. Nicht so laut. Denk an deinen Hals. Die Girondisten versuchen, das Land unregierbar zu machen, indem sie die Provinzen gegen uns aufhetzen. Da kann der Ausschuss nicht wachsam genug sein. Sagt Danton, dass die Minister nichts ohne Anweisung des Ausschusses tun dürfen. Nee. Was ist? Findest du das keine gute Idee? Ach, natürlich hat niemand etwas dagegen, dass der Ausschuss so viel Macht hat, solange er von Danton geleitet wird. Es ist schließlich ein gewählter Ausschuss. Solange Danton wiedergewählt werden will, wird er es auch. Wie geht es ihm übrigens, Danton? Also privat, meine ich. Er bläst Trübsal. Früher oder später wird er wieder heiraten wollen, nehme ich an. Danke. Danke. Also gut. Was wolltest du über Marat sagen? Er hat dir geschrieben? Ja. Er ist auch krank. Kann das Haus nicht verlassen. Hast du von der Sache mit Anne Teroigne gehört? Was hat sie sich jetzt einfallen lassen? Sie hat sich Brissot und seinen Parteigängern angeschlossen. Warum, das weiß nur sie alleine. Sie hat im Tuileriengarten eine Rede gehalten und ein paar Frauen sind auf sie losgegangen. Rabiate Frauen von der öffentlichen Galerie. Marat kam wohl gerade zufällig vorbei. Hat sich gleich ins Getümmel gestürzt? Ja, er hat sie gerettet. Er glaubt, sie hätten sie sonst umgebracht. Hätten sie es nur. Den 10. August werde ich ihr nie verzeihen. Ah, ja. Louis Sulot. Sicher, wir haben ihn all die Jahre gekannt, aber er ist im falschen Lager gelandet. Nicht wahr? Genau wie Anne jetzt. Es könnte uns genauso passieren. Wenn wir unserem Urteil folgen, unserem Gewissen, und es uns in eine bestimmte Richtung führt, dann kann sich das rächen. Auch Brissot handelt ja vielleicht im guten Glauben. Was? Du billigst Brissot zu, in gutem Glauben zu handeln? Camille, was zählt, sind die Resultate, nicht die Absichten. Aber gut möglich, dass er des Verbrechens, dessen du ihn heute Abend anklagen wirst, nicht schuldig ist. Aber ich erlaube es dir trotzdem. Ich will, dass sie aus dem Konvent verschwinden, wobei es mir persönlich lieb wäre, wenn es damit dann sein Bewenden hätte, aber das wird das Volk nicht so sehen. Das wäre wohl auch zu viel verlangt. Du würdest die Brissotisten retten, wenn du könntest. Nein. Es gibt Phasen in einer Revolution, Camille, in denen allein schon am Leben zu sein ein Verbrechen darstellt. Und die Menschen müssen ihre Köpfe herzugeben wissen, wenn das Volk sie fordert. Vielleicht wird irgendwann auch meiner gefordert werden. Wenn der Tag kommt, wird man mich bereit finden. Solch heldische Gesinnung. Und das auch noch im Nachthemd. Die Politik ist die Dienerin der Vernunft. Es ist eine Form der Blasphemie, die menschliche Vernunft so zu verbiegen, dass sie im Namen der Politik gutheißt, was sie im Namen der Moral verbietet. Aber wenn wir nicht auf der Stufe von Sulot und Théroigne verharren wollen, müssen wir die Fallstrecke unserer persönlichen Überzeugungen und Hoffnungen meiden und uns als die Werkzeuge eines Schicksals sehen, das bereits vorher bestimmt ist. Es wäre zur Revolution gekommen, selbst wenn wir nie geboren worden wären. Das mag ich nicht glauben. Das würde meinen Platz im Universum beschädigen. Max? Saint-Just dich besucht? Nein, er hat keine Geduld mit Kranken. Wenn du nur Werkzeug des Schicksals bist und jeder andere genauso dafür herhalten könnte, warum nimmst du dir nicht einfach Urlaub? Wenn ich Urlaub machen würde, dann wären Brissot, Roland und Vergniaud gleich mit einem Komplott bei der Hand, wie sie mir den Kopf abschneiden können. Du sagst doch, damit hast du kein Problem? Ja, schon. Aber es gibt halt Dinge, die ich vorher gern noch erledigen würde. Und ein sonderlich erholsamer Urlaub wäre das ja auch nicht. Außerdem fahren Heilige nicht in Ferien. Alle haben sie für den Abend Plätze auf der Zuschauergalerie der Jakobiner reserviert. Es wird ein Triumph. Die meisten Abgeordneten der Mitte und der Rechten stehen auf dem Standpunkt, dass ich im Konvent nichts verloren habe, dass meine extremen Ansichten und meine Befürwortung der Gewalt mich ausschließen solle. Sobald ich das Wort ergreife, rufen sie Laternenanwalt und Septembriseur. An manchen Tagen verschafft mir das Genugtuung, beschwingt mich, an anderen fühle ich mich kalt und krank, wenn ich es höre. Kein Wunder, dass das alles ein so heilloser Verhau ist. Schließlich hört keiner je, was der andere sagt. In Versailles schon nicht, hier auch nicht. Und wenn wir erst gestorben und ein paar Jahre verstrichen sind, wird man es müde werden, danach zu fragen. Ach, auch egal, wird man sagen. Wir haben uns selbst in den toten Winkel der Geschichte manövriert. Mit unseren schwachen Lungen und unseren Sprachfehlern und unseren Sälen, die für ganz andere Zwecke erbaut worden sind.